Heute spreche ich mit Christoph Gautsch. Christoph ist Analogastronaut. Das heißt, er testet unter marsähnlichen Bedingungen hier auf der Erde Raumanzüge. Dabei wollen sie herausfinden, wie man einen Raumanzug ideal designt und was man bei der Konstruktion von Raumanzügen noch alles beachten kann, um diese zu optimieren. Hallo Christoph. Hallo Clemens. Wenn du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen würdest, also was ist so dein Lebensweg und wie bist du zum ÖBF gekommen? Wie bin ich zum ÖBF gekommen? Ich fange mal mit der Frage an. Ich bin im Rettungsdienst in Innsbruck hauptberuflich tätig gewesen und jetzt freiwillig wieder. Und ja, dadurch habe ich Gernot Krömer kennengelernt. Und wir haben eigentlich seine Tätigkeiten, wie er so die ganzen Maßforschungen und sein Studium, wie er das gemacht hat, alles sehr spannend gefunden und haben dadurch natürlich Kontakt gehabt mit Gernot. Und ja, letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, würde ich sagen, da sind wir mal ins Gespräch gekommen, ob ich interessiert wäre, beim ÖBF mitzuarbeiten, unter anderem als Analogastronaut. Und dann haben wir gedacht, ja, das klingt cool. Und wie gesagt, ich war immer schon irgendwie sehr begeistert für seine Sachen, was er macht. Ich habe es total lässig gefunden. Und da habe ich halt nachher die Möglichkeit gehabt, das selber zu tun. Und so bin ich eigentlich dazugekommen und bin dann eben für das Trainingsprogramm, was wir da letztes Jahr durchgeführt haben, bin ich gleich voll eingestiegen. Das heißt, beruflich hast du jetzt nichts mit Weltraumforschung zu tun gehabt? Nein, beruflich habe ich nichts damit zu tun gehabt. Also wie gesagt, ich bin beruflich im Rettungsdienst tätig gewesen, habe da anfänglich im Vordienst gearbeitet, später dann in Ausbildung, Fortbildung für eigene Mitarbeiter, Öffentlichkeitsbreitenausbildung und so weiter. Und war dann aber der Weltgeschichte ein bisschen unterwegs mit den Red Bull Airways. Die Fliegerei, die hat mich immer schon fasziniert. Die haben dann in der Zeit dann nebenbei eine Berufspilotenausbildung gemacht, was ich in Amerika angefangen habe und dann in Europa fertig gemacht habe. Aufgrund der Lizenzen, aber was notwendig sind. Und ja, Fliegerei, Weltraum, sind also Dinge, die doch irgendwie eine gewisse Gemeinsamkeit verbindet. Und das ist eigentlich meine berufliche Geschichte. Und jetzt bin ich, wie gesagt, freiwillig nicht mehr im Rettungsdienst, aber als hauptberuflich bin ich bei der Tiroler Ambulanz beschäftigt seit ein paar Monaten. Das hatte der Gernot in der letzten Ausgabe schon erwähnt. Also das berufliche Spektrum der ÖBF-Mitglieder ist sehr vielfältig. Also es hat nicht jeder wirklich was mit Weltraumforschung oder Forschung an sich zu tun. Das ist dann eh sehr interessant, wie du dazu gekommen bist. Warst du zuvor schon an Weltraum und Forschung interessiert? Schon, interessiert schon, weil ich finde einfach die Tätigkeiten, was da gemacht werden, finde ich hochinteressant. Ist zwar irgendwie so teilweise unvorstellbar und nicht wirklich greifbar, aber auch in der Zeit, wo ich in Amerika war, habe ich mir natürlich das eine oder andere, mittlerweile sind es auch Touristenattraktionen angeschaut, vor allem wenn du durch Florida reist, das John F. Kennedy Space Center oder in Kalifornien, wo ich gute Freunde kennengelernt habe, die was in der Air Force tätig sind und über verschiedene Umwege immer wieder Leute kennengelernt und die Möglichkeit gehabt habe, gewisse Sachen einmal anzuschauen. Und das hat mich immer schon unglaublich fasziniert, weil ich bin einfach auch überzeugt davon, dass viele Leute das vielleicht nicht so verstehen, was da gemacht wird und ob das schon notwendig ist. Es gibt nämlich genug andere Probleme wahrscheinlich auch, aber über einen längerfristigen oder doch sehr langfristigen Weg werden viele Entwicklungen, Forschungen, was halt in dem Bereich betrieben werden, kommt im Endeffekt halt einfach der Allgemeinheit mal zugute. Das ist immer, sei es GPS oder sonst irgendwas. Ja. Und deshalb finde ich das schon eigentlich eine coole Tätigkeit da. Natürlich, ich habe kein Studium oder sonst irgendwas jetzt in die Richtung gemacht, wo ich mich da aktiver beteiligen könnte, aber doch, das hat mir immer schon gedacht. Jetzt bist du seit einem Jahr dabei und bist dann auch wahrscheinlich gleich direkt eingestiegen zu dem Analogastronautenarbeit. Was machst du da genau? Ja, wie gesagt, ich bin seit einem Jahr jetzt ziemlich genau dabei, wo dann letztes Jahr im Spätsommer, wo wir da mit, oder eigentlich im Sommer da, mit die ersten Trainingsprogramme angefangen haben, wo wir uns vorbereitet haben auf die Tätigkeit speziell in Marokko. Dadurch, dass ich davor mit dem Anzug natürlich nicht so viel zu tun gehabt habe, eigentlich gar nichts zu tun gehabt habe, da haben wir natürlich auch dementsprechende technische Einweisungen gekriegt in den Anzug, was kann der Anzug, auf was müssen wir aufpassen, wie kann man vielleicht Kleinigkeiten einmal beheben und so weiter. Es ist ein hochtechnisches Teil mit dem, was wir da herumlaufen. Und nebenbei haben wir dann auch so Einweisungen gekriegt, in gewisse raumfahrtspezifische Sachen, was soll so Anzug können, wie schauen die richtigen Anzüge aus, da hat dann der Gernot Krömer da viele Informationen zukommen lassen. Genauso gut sind wir aber geschult worden von unseren Geologen, die was wir im Weltraumforum haben, wo wir einfach so Basics in Geologie durchführen können, damit man halt einfach nachher auf einen vernünftigeren Weg und nutzvolleren Weg, würde man sagen, für die Geologen Proben entnehmen können, beziehungsweise halt die Beschreibungen durchführen können. Und da haben wir uns dann halt das ganze letzte Halbjahr darauf vorbereitet und dann im Februar ist es ja nach Marokko gegangen, wo wir dann das Tag und Nacht, sagen wir zwei Drittel Tag, halt dementsprechend gelebt haben nachher. Mhm. Du hast Marokko erwähnt, was habt ihr so gemacht? Also was war so also euer Tagesablauf? Also zuerst einmal wird sicher mal gewesen sein, in den Anzug einsteigen, also zuerst einmal frühstücken dann wahrscheinlich und dann ging es wahrscheinlich gleich mal in den Anzug. Wie ist das? Das ist richtig, das ist der Tagesablauf war, also nach einer relativ kurzen Zeit, würde ich sagen, ziemlich monoton oder gleichbleibend immer, weil, wie du gesagt hast, wir sind in der Früh aufgestanden, rechtzeitig eigentlich, manchmal vor dem Sonnenaufgang noch, und haben dann Kleinigkeit gefrühstückt. Und dann ist es ja schon losgegangen mit den ersten Vorbereitungsarbeiten und ja, wir sind dann in den Anzug. Und einer von uns ist halt dann in den Anzug gestiegen und hat halt nachher die ganzen Experimente, was halt auf dem Tag im Programm gestanden sind, halt nachher durchgeführt. Der Tagesablauf, wie gesagt, für die Experimente war es abhängig, was wir halt da gerade gemacht haben. Die Vorbereitungen, du schaust halt, dass der Helm sauber ist, damit man auch was sieht, durch dass es da unten, das war ja ein Grund, warum das was da unten gemacht hat, auch doch sehr sandig, windig und so weiter war, hat man natürlich immer wieder mal Staub da drinnen gehabt und wenn man halt gewisse Lüftungen oder andere Sachen nicht so sauber ausgeblasen hat, dann war es halt weniger angenehm da drinnen. Und da waren wir halt doch bemüht, dass man geschaut hat, dass das alles sauber ist. Das hat man eben vorbereitet, man hat die Experimente durchgeführt und danach hat wieder die ganze Nachbereitung, dass man halt das Gröbste gleich wieder gereinigt hat und dann hat man halt noch was gegessen, noch ein bisschen zusammengesessen und dann war es ja schon dann spät in der Nacht. Okay. Beschreib vielleicht mal kurz für unsere Hörer die Einstiegsprozedur. Also ich stelle mir das jetzt nicht so einfach vor, wie in einen Overall schlüpfen. Eine Person alleine kann sich den Anzug wahrscheinlich auch nur schwer anziehen. Wie läuft das genau ab? Ja, das ist richtig. Der Anzug alleine ist ja nicht alles das, was man anzieht. Das ist gerade beim Auda X, bei der Vollversion, wenn ich es mal so nennen kann, ist es ja so, dass man auch so ein Exoskelett anziehen, das was noch gewisse Kräfte mit simuliert, die was man dann am Mars auch hätte. Und allein die Prozedur, das anzuziehen, das ist alleine teilweise schon schwierig. Da sieht man einfach, das ist so ein Klettergurt plus so Ellbogenschützer und so Knieschützer, also das viele kennen, die was eben so Knieprobleme haben beim Laufen oder sonst bei irgendwelchen Tätigkeiten als Unterstützung. Wir haben da halt zusätzlich nachher noch was dazu gebaut. Das Ganze wird halt dann mit so Expandergurten am Klettergurt fixiert, beziehungsweise am Anzug dann selber, am Suit. Und dadurch werden halt einfach gewisse Kräfte simuliert und die Tätigkeit und die Bewegungen werden wesentlich schwerer, weil wenn ich jetzt plötzlich meine Finger bewege oder die Arme bewege oder was, dann ist halt auch immer ein Gummizug da, was da nach hinten geht, um eben die Kräfte da besser simulieren zu können. Und allein da reinzusteigen, das ist schon eine gewisse Prozedur. Dann der Anzug selber, ich sage mal, den unteren Teil, das kann man mit ein bisschen Gleichgewichtsgeschick noch vielleicht alleine lösen, aber spätestens dann, wenn es zum Upper Hard Torso kommt, dann wird es schon schwieriger und komplizierter und das geht dann auch definitiv nicht mehr. Also da braucht man schon mindestens dann zwei weitere Leute, noch besser sind drei, die was eben den Hard halten und dann können wir dann leichter reinschlüpfen. Das ist, kann man sich dann vorstellen, wie in einen Rucksack, von oben, also von unten in einen Rucksack rein schlüpfen und ja, dann lastet natürlich auch ein gewisses Gewicht drauf. Am Anfang ist es weniger angenehm, bis einmal die Shoulderpads eingerichtet sind und das alles passt. Und ja, dann kann man die ganzen weiteren Verkabelungen, und das wäre ja gar nicht mehr möglich, dass ich das jetzt alleine durchführen kann. Ja. Das muss irgendwer von außen machen, weil so beweglich sind unsere Arme einfach nicht. Und ja, im Endeffekt wird dann das alles zusammengezippt und ganz zum Schluss sind es dann wirklich kurz vorm tatsächlichen EVA so ist, schließt man halt nachher noch den Helm. Und dann geht es ja schon los. Wenn man die Prozedur jetzt schon öfters durchgemacht hat, wie schnell ist man im Anzug? Ja, vom ersten Mal, wo wir es gemacht haben, beim Üben, wenn ich mich so zurückerinnere, dann hat es doch einige Zeit in Anspruch genommen. Wenn man die ganzen Abläufe dann doch ziemlich auswendig kennt, dann ist es so, dass es schon deutlich schneller wird. Das Ganze, aber nichtsdestotrotz muss man auch gewisse Abläufe einhalten. Und wir arbeiten da auch nach Checklisten, das, was das Ganze natürlich wieder ein bisschen bremst, aber das ist auch gut so, weil es wäre einfach in weiterer Folge schlecht, wenn man durch schnelleres Arbeiten vielleicht noch einen Punkt übersieht, weil man halt die Checkliste nicht bei der Hand gehabt hat und das doch nicht so gemacht hat. Aber von der Zeit her muss man schon eine gute Stunde rechnen, bis man tatsächlich im Anzug ist. Und dann hofft man, dass alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte, was eigentlich, ja, ich würde sagen, fast immer so ist. Dann geht es ganz gut. Natürlich, wenn irgendwas nicht so funktioniert einmal, dann kommt da gleich einmal ein bisschen Zeit dazu. Jetzt habe ich gelesen, der Anzug selbst, also ohne den Rucksack, der wiegt ca. 45 Kilo. Dann kommt wahrscheinlich noch Zubehör dazu, das was auch noch drückt. Ja, mit dem ganzen Material, was einfach mit dabei ist und also Zubehör, das was man, was natürlich auch ein zusätzliches Gewicht ist, das ist auch Wasser, was wir mitnehmen zum Trinken. Und wenn wir jetzt da einen Liter, 1,5 Liter Wasser einfüllen, dann sind das halt auch 1,5 Kilo Gewicht, was wir nachher zusätzlich mitschleppen, aber das ist einfach auch notwendig, weil die Arbeit im Anzug ist dann doch sehr anstrengend. Und dann ist es notwendig, dass wir einfach auch unabhängige Wasserversorgung haben, wo wir auch trinken können. Und ja, das Gewicht vom gesamten Anzug dann, das ist nach ungefähr die 45 Kilo, was halt wieder das Gewicht simuliert, was der Astronaut verspüren würde, wenn er jetzt auf Mars ist, weil da oben ist einfach die Anziehungskraft nur ein Drittel von dem, was bei uns auf der Erde ist. Und ein tatsächlicher Marsanzug, Raumanzug, würde ja in Wirklichkeit wesentlich schwerer sein als wie unserer, weil wir haben jetzt ja keine unabhängige Sauerstoffversorgung in diesem Anzug. Also wir verwenden die Umluft. Und wenn ich jetzt das noch zusätzlich dazu bauen muss, dann wird so ein Teil gleich mal noch einmal immer Vielfaches schwerer. Und wir nutzen halt einfach den Sauerstoff von unserer Atmosphäre. Also jetzt können wir uns das Gewicht ein bisschen sparen, aber dadurch, dass oben die Verhältnisse dann eh anders sind, ist das nicht so ein großes Problem. Also hier simuliert es dann also wirklich, wie das Gewicht auf dem Mars wäre, wie es Arbeiten auf dem Mars wäre. Das heißt, ihr habt einen leichteren Anzug, ungefähr mit dem Gewicht, wie er einen schweren Anzug auf dem Mars hätte, und arbeitet damit. Ja, man kann es ungefähr so ausdrücken. Der Anzug, der ist leichter, aber das tatsächliche Gewicht, was der Astronaut am Körper verspürt, ist dann im Endeffekt das gleiche, weil herum die Gravitationskräfte anders sind als wie bei uns auf der Erde. Aber es wird natürlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass man auf die ungefähren Gewichte hinkommt, was der Anzug dann tatsächlich haben wird. Weil es würde ja keinen Sinn ergeben, wenn wir Experimente jetzt durchführen mit einem super leichten Anzug und tatsächlich wird aber dann wesentlich schwerer. Ja. Also man versucht da schon, das so realistisch wie möglich auch jetzt auf der Erde schon auszuprobieren. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie so die Bewegungsfreiheiten sind, also welche Bewegungen wahrscheinlich nicht mehr möglich sind? Wie schwer ist es eigentlich, darin zu arbeiten, zum Beispiel Bodenproben zu sammeln? Das stelle ich mir etwas schwer vor, wahrscheinlich. Ist es auch. Das Ganze kann man sich einfach so vorstellen, wenn man oft bei manchen Feuerwehrübungen oder bei manchen Einsätzen vielleicht die Feuerwehr mit so einem schweren Schutzanzug sieht, wo sie einfach komplett eingewickelt sind. So ungefähr kann man sich das auch dann vorstellen, wird das auch bei uns ablaufen. Also läuft es auch bei uns ab, nur dass unser Gewicht noch ein bisschen höher ist. Das heißt, wir sind ziemlich bewegungseingeschränkt, das Gehen, wir haben natürlich auch schwerere Schuhe an, ist jetzt ja nicht so leicht. Wenn ich jetzt also Bodenproben entnehmen muss, dann kann ich nicht einfach so in die Knie gehen und klaue irgendwas auf, das was am Boden ist, sondern ich muss da eigentlich schon eine ganz nette Bewegungen eigentlich machen, damit ich einfach den ganzen Körper irgendwie versuche, nach unten zu gehen, irgendwas aufzuklauben, beziehungsweise wenn er länger am Boden arbeiten muss, ist es durchaus notwendig, dass er mich hinknien muss, weil einfach das gesamte Gewicht vom Anzug dann sehr anstrengend ist und dass ich mir einfach, ja, wie so unter Anführungszeichen eine ältere Person, die was halt nicht mehr so leicht tut, irgendwas zu tun, so kann man sich das ja vorstellen mit der Tätigkeit in dem Anzug. Und immer das Gesichtsfeld ist auch deutlich eingeschränkt, weil der Helm hat einfach Eis so gut wie es geht, natürlich mit Glas gemacht, aber es sind einfach viele technische Geräte da verbaut und die brauchen auch einen gewissen Platz und somit ist das Gesichtsfeld natürlich dann auch ein bisschen eingeschränkt. Wenn ich jetzt nach oben schauen will oder nach unten oder wenn ich mich nach vorne beuge und nach weiter oben schauen will, dann geht es halt nicht mehr, weil ich halt dann in meinen Helm reinschaue. Ja. Und dann muss ich, glaube ich, eine andere Position einnehmen und oder wieder aufstehen. Also ich muss manche Handgriffe, die was Kinder einfach sind eigentlich, zum Erledigen kann sein, dass ich das auf 2 bis 3, vielleicht sogar mehr Etappen machen muss, weil es halt nicht möglich ist, auf einmal zu tun. Plus natürlich die Handschuhe, was dazukommen. Ist ja nicht so, dass das jetzt nur ein dünner, feiner Handschuh ist, sondern wir haben ja da 3 Handschuhe, was wir anziehen. Ist das dann mit dem Greifen und gewisse feinmotorische Tätigkeiten durchzuführen, nicht mehr ganz so, wie man es sich oft gern vorstellen würde oder wünschen würde. Also es wird alles vom Ablauf her, von den Bewegungen her, wird schwerer. Genau. Mit den Fingern was greifen wird auch viel komplizierter und schwerer. Also es ist nicht mehr. Ist richtig. So und eben auch auf Marokko nochmal zurückzukommen, haben wir viele Experimente durchgeführt, wo wir genau auf solche Sachen Wert gelegt haben, wo wir stundenlang immer wieder den gleichen Parcours gegangen sind und gewisse Tätigkeiten, ein Kabel auszutauschen, irgendwo einzustecken, auszustecken, ein Stativ aufzubauen, Fotos machen mit einer Kamera und so weiter. Haben wir immer wieder und immer wieder gemacht, damit man einfach ungefähre Zeiten Zeiten herauskriegt, wie lange wird es dann ungefähr brauchen, weil würde man das Ganze jetzt da ohne Anzug durchführen, dann ja noch nicht, dann bin ich um ein Vielfaches schneller. Das ist geil. Aber das Ganze kann ich halt dann außerhalb von unserem Planeten Erde ohne Anzug halt schwer durchführen. In Marokko war sie in der Wüste. Wie waren so die Temperaturen zu dieser Zeit? Vor allem im Anzug. In der Früh oder am Vormittag, wenn man das Ganze begonnen hat, da war es meistens relativ fein. gegen die Mittagszeit, nachmittags, da ist es schon manchmal relativ warm geworden im Anzug und ja, das hat man dann schon ganz nett gespürt. Das ist von der Zeit her in Marokko haben wir es ja von der Gesamttemperatur her noch sehr gut erwischt, dass es jetzt ja nie so super, super extrem heiß war, dass es unerträglich war. Also das haben wir jetzt ja nicht gehabt. Das ist eher in der Früh oder in der Nacht, dass es ziemlich kalt war. Also da ist er schon zu den 0 Grad hingegangen. Also das war jetzt ja nichts Außergewöhnliches. Ich würde sagen, es war eher so eine Extreme von den Temperaturunterschieden, wenn die Sonne da war oder wenn die Sonne weg war. Ja. Dass es einfach halt von um den Gefrierpunkt bis doch ja, so Mitte 20 Grad schon ganz nett warm war. Also von Winterkleidung zu Sommerkleidung hat man in wenigen Stunden erleben können. Und dazu kommt dann noch die anstrengende Arbeit. Ist der Anzug eigentlich belüftet gewesen oder temperiert gewesen? Habt ihr da eine Vorrichtung gehabt? Ja, also wir haben Ventilatoren drinnen, die was uns damit Frischluft versorgen von außen. Natürlich, wenn es halt außen auch relativ warm ist, dann kriegen wir halt auch nicht warme Luft geliefert. Und das ist ganz fein. Der Anzug wäre möglich, dass man temperiert, aber das war nicht notwendig in unserem Arbeitsumfeld jetzt. Aber man könnte natürlich den Anzug auch beheizen, wenn es jetzt super kalt wäre. War aber bei uns nicht notwendig in Marokko. Ja, die Tätigkeiten, das war anstrengend manchmal. Das ist natürlich davon also abhängig gewesen, was man durchführt. Hat man viel gehen müssen, hat man mehr mit dem Quad fahren können. Wo wir die Experimente gemacht haben, mit den Quads irgendwo hinzufahren, das war natürlich für uns ein großer Spaß. Und das war wesentlich angenehmer für uns, weil wir natürlich eine sitzende Tätigkeit gehabt haben. Wir haben das Gewicht natürlich auch ein bisschen hinten abstützen können. Somit war das jetzt recht fein. Durchs Fahren war das auch super. Wenn wir jetzt so geologische Proben entnommen haben, dann war das gleich mal ein bisschen anders. Oder auch das Delta-Experiment. Das waren dann gleich wesentlich anstrengendere Tätigkeiten, was man da durchgeführt hat. Ja. Es gibt sehr schöne Fotos von Mars 2013. Wenn man sich die so anschaut als Laie oder als Interessierter, dann mag man fast meinen, die wären wirklich auf dem Mars gewesen. Hast du hin und wieder auch ein bisschen so das Gefühl gehabt? Also natürlich, du hast immer die Leute gesehen, du hast Funkkontakt gehabt, aber hat es irgendwo Situationen gegeben, wo du gedacht hast, so kann es wirklich sein? Absolut, ja. Ich schaue mir die Fotos auch immer wieder gerne an, weil es sind einfach echt einmalige, einzigartige Fotos, das, was man jetzt nicht so oft im Leben wahrscheinlich erleben darf. Und das macht mir sehr stolz, dabei gewesen zu sein. Und ja, die Leute, das ist, also ich gehe mal davon aus, wenn der Mars fliegt, nachher wird er auch nicht ganz alleine sein. Ja. Das heißt, irgendwer wird schon auch in der näheren Umgebung dann sein. Und der Funkkontakt hoffentlich, der besteht auch. Und ja, es hat schon sehr oft das Feeling gegeben, ja, das ist, also speziell, wenn man die Foto anschaut, dann ja, könnte man schon fast meinen, man war echt da drum. Und das war auch sehr nett, wo wir da zurückgereist sind, wo wir vom Alexander Susek so einen Brief bekommen haben und wo man dann im Flugzeug so gelesen hat, mit dem, der geschrieben war, das war eigentlich wirklich sehr emotional. Das war schon ein tolles Erlebnis und tolle Erfahrung. Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Danke.